Zweiter Teil. Feldwebel Mandela. 2307 bis 2324 nach Christus. Ich hatte gelinde gesagt Angst. Major Stott marschierte hinter dem kleinen Rednerpult in der Aula Messe Sporthalle der Anniversary auf und ab. Wir hatten soeben unseren letzten Simultansprung hinter uns gebracht, von TED 38 nach J4. Wir bremsten mit 1,5 G und unsere relative Geschwindigkeit zum Kollapsar betrug beachtliche 0,9 C. Wir wurden verfolgt. Könnten Sie nicht zumindest eine Weile entspannen und dem Bordcomputer vertrauen? Es dauert noch mindestens 2 Wochen, ehe das taurische Schiff in Angriffsreichweite kommt, Mandela. Vor der Kompanie war er immer sehr darauf bedacht, mich mit Feldwebel Mandela anzusprechen. Aber bei dieser Besprechung waren nur Feldwebel und Unteroffiziere anwesend, alles Gruppenführer. »Jawohl, Sir.« »Sie sind für das seelische und körperliche Wohlbefinden der Männer und Frauen in Ihrer Gruppe verantwortlich. Angenommen, Sie hätten bemerkt, dass sich die Stimmung an Bord des Schiffes verschlechtert. Was würden Sie dagegen tun?« »Soweit es meine Leute betrifft, Sir.« »Selbstverständlich.« »Nun, wir diskutieren darüber, Sir.« »Und sind Sie dabei zu einem zwingenden Schluss gekommen?« »Mit Verlaub, Sir, das Hauptproblem ist doch klar. Die Leute sind seit 14 Monaten in diesem Schiff eingesperrt.« »Lächerlich. Jeder von uns wurde gegen die Belastung des engen Zusammenlebens ausreichend konditioniert. Darüber hinaus genießen die einfachen Soldaten das Privileg der Kameradschaft.« Das war eine vornehme Art, es auszudrücken. »Wir Offiziere sind zum Zölibat verpflichtet und haben dennoch kein Problem mit der Kampfmoral.« »Wenn er im Ernst glaubte, seine Offiziere würden sich an den Zölibat halten, dann sollte er mal ein ausführliches Gespräch mit Leutnant Harmony führen. Vielleicht meinte er aber auch nur die Linienoffiziere, also sich und Cortez. Dann war seine Annahme wahrscheinlich zu 50% richtig. Cortez scharwenzelte auffallend um Unteroffizier Kamehameha herum. »Sir, vielleicht war es die Entgiftung auf Sterntor, vielleicht...« »Nein. Die Therapeuten versuchen nur, die Hasskonditionierung zu löschen. Jeder weiß, wie ich darüber denke. Aber auch wenn Sie in diesem Punkt fehlgeleitet sein mögen, Sie verstehen was von Ihrem Job.« Er räusperte sich. »Unteroffizier Potter!« Bei ihr vergaß er den Rang nie, um sie daran zu erinnern, weshalb sie nicht so hoch wie wir anderen befördert worden war. Zu weich. »Haben Sie auch mit Ihren Leuten diskutiert?« »Jawohl, Sir.« Der Major hatte die Gabe, jemanden mit einem milden Blick zur Schnecke zu machen. Also blieb Mary Gay nichts anderes übrig, als ausführlicher zu werden. »Ich glaube nicht, dass es irgendetwas mit der Konditionierung zu tun hat. Meine Leute sind einfach ungeduldig. Sie haben es satt, Tag für Tag das Gleiche zu tun.« »Mit anderen Worten, Sie fiebern dem Kampf entgegen.« In seiner Stimme war keine Spur von Sarkasmus. »Sie wollen endlich das Schiff verlassen, Sir.« »Sie werden das Schiff verlassen«, sagte er und gestattete sich ein winziges Lächeln. »Aber dann werden Sie sich vermutlich bald danach sehnen, wieder an Bord zu gehen.« So ging es ziemlich lange hin und her. Keiner wollte direkt aussprechen, dass seine Leute Angst hatten. Angst vor dem taurischen Kreuzer, der rasch näher rückte. Angst vor der Landung auf dem Durchgangsplaneten. Major Stott war dafür bekannt, dass er nicht gerade sanft mit Leuten umging, die ihre Angst zu erkennen gaben. Ich spielte nervös mit dem neuen Organisationsplan herum, den sie verteilt hatten. Er sah folgendermaßen aus. Die meisten der Leute kannte ich von dem Einsatz auf Aleph, der ersten Direktbegegnung zwischen Menschen und Tauriern. Die einzigen Neuen in meinem Zug waren Lutuli und Herowski. Insgesamt hatten wir in der Kompanie, Verzeihung, in der Sturmtruppe, 20 Neue als Ersatz für die 19 Leute, die wir bei dem Aleph-Angriff verloren hatten. Ein Amputierter, 4 Tote und 14 Psychotiker. Ich stolperte immer wieder über den 20. März 2307, am Ende des Organisationsplans. Ich diente also seit 10 Jahren in der Armee, auch wenn es nach subjektivem Empfinden weniger als 2 waren. Die Zeitdilatation, natürlich. Trotz der Kollapsarsprünge frisst das Reisen von Stern zu Stern den Kalender. Wenn dieser Einsatz vorbei war, konnte ich vermutlich in den Ruhestand gehen, bei vollen Bezügen, falls ich den Einsatz überlebte und falls sie unterdessen nicht die Gesetze änderten. Ein Veteran mit 20 Jahren Dienstzeit und dabei nicht älter als 25. Stott kam gerade zum Ende seiner Ausführungen, als draußen jemand anklopfte, kurz und sehr energisch. »Herein«, sagte er. Ein Marinefähnrich, den ich flüchtig kannte, kam lässig herein und reichte Stott wortlos einen Zettel. Die Ungezwungenheit, mit der er dastand, während Stott das Papier las, grenzte schon an Unverschämtheit. Technisch gesehen konnte Stott ihm keine Befehle erteilen, und unser Major war bei der Marine mehr als unbeliebt. Stott gab dem Fähnrich das Papier zurück und behandelte ihn wie Luft. »Verständigen Sie Ihre Untergebenen, dass die ersten Ausweichmanöver um 20.10 Uhr beginnen, also in 58 Minuten.« Er hatte nicht auf seine Uhr geschaut. »Ab 20 Uhr befinden sich alle Mann in Beschleunigungsschalen. Habt Acht!« Wir erhoben uns, nahmen Haltung an und entgegneten im Chor, »Sie uns auch, Sir.« Idiotische Angewohnheit. Stott verließ den Saal, gefolgt von dem grinsenden Marinefähnrich. Ich drehte meinen Ring auf die Position meines Stellvertreters und sagte, »Tate, hier spricht Mandela.« Die anderen im Raum taten das Gleiche. Eine blecherne Stimme quäkte aus dem Ring. »Hier, Tate, was gibt's?« »Trommeln Sie die Leute zusammen und machen Sie ihnen klar, dass wir bis Punkt 20 Uhr in den Schalen stecken müssen. Ausweichmanöver.« »Scheiße! Erst hieß es, das würde noch Tage dauern.« »Sieht so aus, als gäbe es eine neue Entwicklung. Oder der Kommodore hat einen grandiosen Einfall.« »Mann, den kann er sich irgendwo hinschieben. Sind Sie noch in der Messe?« »Ja.« »Bringen Sie mir eine Tasse Kaffee mit, wenn Sie zurückkommen, okay? Wenig Zucker.« »Wird gemacht. Kann aber noch eine halbe Stunde dauern.« »Danke. Ich trommel schon mal die Leute zusammen.« Der Ansturm auf die Kaffeemaschine hatte bereits eingesetzt. Ich reihte mich hinter Unteroffizier Potter in die Schlange ein. »Was hältst du von dieser Sache, Mary Gay?« »Vielleicht möchte der Kommodore ja nur, dass wir noch einmal den Umgang mit den Schalen üben.« »Vor dem Ernstfall, meinst du?« »Mhm.« Sie nahm eine Tasse und blies hinein. Ihre Miene wirkte besorgt. »Oder die Taurier hatten da draußen ein Schiff auf der Lauer liegen, so wie wir vor Sterntor. Das wäre nur logisch.« »Sterntor ist eine völlig andere Geschichte. Man benötigt 7 Kreuzer, die ständig in Bewegung sind, um sämtliche Ausfallwinkel zu überwachen. Sowas kann man bestenfalls für einen Kollapsar durchziehen, und das gilt für uns ebenso wie für den Gegner.« Sie schwieg, während sie sich Kaffee einschenkte. »Vielleicht sind wir durch Zufall auf Ihre Sterntor-Version gestoßen, oder Sie haben inzwischen mehr Schiffe als wir.« Ich füllte 2 Tassen, tat Zucker hinein und verschloss eine mit einem Plastikdeckel. »Schwer zu sagen.« Wir gingen zu einem der Tische zurück. Es war bei der hohen Schwerkraft nicht einfach, die Tassen zu balancieren. »Vielleicht weiß Singh etwas«, meinte sie. Ja, »vielleicht. Aber ich komme nur über Rogers und Cortez an ihn heran. Und Cortez springt mir an die Gurgel, wenn ich ihn jetzt mit Sonderwünschen belästige.« »Oh, ich kann direkt mit ihm reden. Wir...« Sie lächelte, und ich bewunderte die Grübchen in ihren Wangen. »Wir kennen uns näher.« Ich nippte an dem brühheißen Kaffee und bemühte mich um einen gleichgültigen Tonfall. »Aha, deshalb also bist du so oft unauffindbar.« »Hast du was dagegen?« fragte sie mit unschuldiger Miene. »Was ich? Nein, verdammt nochmal, natürlich nicht. Aber er ist Offizier, Marineoffizier.« »Er ist zu uns überstellt und gehört damit jetzt zu halb und halb zu uns.« Sie drehte an ihrem Ring und sagte, »Vermittlung?« Dann wandte sie sich an mich. »Und was ist mit dir und der kleinen Miss Harmony?« »Das ist etwas ganz anderes.« »Findest du?« Sie flüsterte einen Anschlusscode in den Ring. »Du wolltest mal sehen, was die höheren Ränge zu bieten haben, oder?« »Pervers.« Der Ring schnarrte 2-mal, belegt. »Und? Wie war sie?« »Es ging.« Ich erholte mich allmählich. »Außerdem ist Singh ein vollendeter Gentleman und nicht im geringsten eifersüchtig.« »Ich auch nicht«, versicherte ich. »Aber sollte er dir jemals wehtun, dann sag's mir, und ich reiß ihm den Arsch auf.« Sie sah mich über den Tassenrand hinweg an. »Und sollte Leutnant Harmony dir jemals wehtun, dann sag es mir, und ich reiße ihr den Arsch auf.« Abgemacht. Wir bekräftigten den Deal mit einem feierlichen Händedruck. Die Beschleunigungsschalen waren neu. Man hatte sie installiert, als wir uns auf Sterntor erholten und mit Nachschub versorgt wurden. Mit den Dingern ließ sich der Wirkungsgrad des Tachyonenantriebs, der theoretisch bis zu 25 G schaffte, um einiges verbessern. Tate erwartete mich in der Ankleidekammer. Unsere Leute standen herum und unterhielten sich. Ich gab ihm seinen Kaffee. »Danke, Schon was Genaueres erfahren? Leider nicht. Nur, dass die Herren Matrosen keine Angst zu haben scheinen. Und Sie müssten es wissen, weil es Ihre Show ist. Wahrscheinlich wieder nur eine Übung für den Ernstfall. Er schlürfte seinen Kaffee. Ach, hol's der Henker. Uns kann's egal sein. Wahrscheinlich immer noch besser, als hier rumzusitzen und uns halb zu Tode pressen zu lassen. Herrgott, wie ich diese Dinger hasse. Denken Sie positiv. Vielleicht machen Sie uns eines Tages überflüssig und wir können nach Hause gehen. Klingt gut, aber unwahrscheinlich. Der Sanitäter kam vorbei und verpasste mir meine Spritze. Ich wartete bis 19.50 Uhr und rief dann meine Leute zusammen. Vorwärts, ausziehen und rein ins Vergnügen. Die Schale erinnert an einen elastischen Raumanzug. Jedenfalls sind die Innenanschlüsse ziemlich ähnlich. Aber anstelle des bisherigen Lebenserhaltungssystems gibt es einen Schlauch, der oben in den Helm hineinführt und zwei, die unten an den Sohlen wieder herauskommen. Dazu zwei Entleerungsschläuche pro Anzug. Die Schalen befinden sich eng zusammengepfercht, auf leichten Konturen liegen. Man kriegt das Gefühl, dass man sich durch einen Riesenteller olivgrüner Spaghetti wühlen muss, wenn man seinen Platz aufsucht. Als die Kontrolllichter in meinem Helm anzeigten, dass alle in ihren Anzügen steckten, öffnete ich per Knopfdruck die Flutventile. Natürlich war nichts zu sehen, aber ich konnte mir vorstellen, wie die fahlblaue Lösung, Ethylenglykol und noch irgendwas in die Kammer schoss und alle Zwischenräume mit Schaum ausfüllte. Das kühle, trockene Anzugmaterial wurde von allen Seiten gegen meine Haut gepresst. Ich wusste, dass der Blutdruck in meinem Körper rasch anstieg, um den wachsenden Flüssigkeitsdruck von außen standzuhalten. Aus diesem Grund bekamen wir die Spritze. Sie verhinderte, dass unsere Zellen irgendwo während dieses Druckausgleichs zermatscht wurden. Dennoch war das Ganze kein Vergnügen. Zu dem Zeitpunkt, da mein Messgerät die 2 anzeigte, die besagte, dass der Außendruck einer Wassersäule von 2 nautischen Meilen entsprach, hatte ich das Gefühl, dass mein Körper gleichzeitig plattgewalzt und aufgebläht wurde. Um 20.05 Uhr befand sich die Nadel auf 2,7. Von da an kletterte sie nicht weiter. Als um 20.10 Uhr die Manöver begannen, spürte ich keinen Unterschied. Nur die Nadel zitterte leicht. Der Hauptnachteil des Systems besteht darin, dass jeder an Bord, der nicht in dieser Schale steckt, zu einem Klacks Erdbeermarmelade zermalmt wird, wenn die Anniversary mit 25G durch das All brettert. Also übernimmt der taktische Computer des Schiffs in der Beschleunigungsphase die Navigation und Gefechtsführung. Dafür ist er zwar ohnehin zuständig, aber es beruhigt doch sehr, dass er dabei in der Regel unter menschlicher Aufsicht steht. Ein weiteres kleines Problem ist, dass du wie eine reife Melone platzt, wenn durch irgendeinen Schaden am Schiff der Außendruck sinkt. Bei einem Anstieg des Innendrucks geht es etwas schneller. Du wirst in einer Mikrosekunde zu Tode gequetscht. Außerdem dauert es an die 10 Minuten, bis wieder Normaldruck herrscht, und weitere 2 bis 3 Minuten, bis du dich aus dem Schläuchegewirr befreit und angezogen hast. Einfach aufstehen und zum Kampf antreten ist nicht drin. Die Beschleunigung war um 20.38 Uhr abgeschlossen. Ein grünes Licht blinkte, und ich drückte mit dem Kinn den Schalter herunter, der die Dekompression einleitete. Mary Gay und ich zogen uns im Vorraum an. »Wie ist das passiert?« Ich deutete auf den blutunterlaufenden Striemen, der von ihrem rechten Brustansatz bis zum Hüftknochen verlief. »Das ist schon das 2. Mal«, entgegnete sie wütend. »Beim 1. Mal hatte ich einen Bluterguss am Rücken. Ich fürchte, die Schale sitzt nicht straff genug. Sie bekommt Falten.« »Vielleicht hast du abgenommen.« »Kluges Kerlchen!« Unsere Kalorienaufnahme war streng überwacht worden, seit wir Sterntor verlassen hatten, denn ein Kampfanzug ist unbrauchbar, wenn er nicht sitzt wie eine zweite Haut. Der Wandlautsprecher übertönte den Rest ihres Kommentars. »Achtung, Achtung! Alle Armeedienstgrade von Stufe 6 aufwärts und alle Marinedienstgrade von Stufe 4 aufwärts finden sich um 21.30 Uhr im Besprechungsraum ein.« Die Botschaft wurde noch 2-mal wiederholt. Ich beschloss, mich noch ein paar Minuten aufs Ohr zu hauen, während Mary Gay den Arzt und den Waffenmeister aufsuchte, um ihnen ihren Bluterguss zu zeigen. Es sei erwähnt, dass ich keine Spur von Eifersucht empfand. Der Kommodore eröffnete die Besprechung. »Es gibt nur wenig zu berichten, aber dieses Wenige ist nicht sehr erfreulich. Vor 6 Tagen feuerte das taurische Schiff, das uns verfolgt, eine Drohne ab. Ihre Beschleunigung lag zunächst im Bereich von 80G.« stieg nach einem Tag jedoch plötzlich auf 148G. Kollektives Atemanhalten. Gestern erfolgte ein weiterer Sprung, diesmal auf 203G. Das ist, wie Sie sicher wissen, die doppelte Kapazität der Drohnen, die Sie bei unserem letzten Zusammentreffen benutzten. Unser Bordcomputer errechnete die wahrscheinlichsten Flugkurven der feindlichen Drohne und wir ließen eine Salve von 4 Abfanggeschossen los, die ihre Bahn kreuzen sollten. Eines hatte Erfolg. Während wir hier eine Reihe von Ausweichmanövern flogen, zerstörte es die taurische Waffe in einer Entfernung von circa 10 Millionen Kilometern. Das war praktisch nebenan. Die einzig positive Erfahrung, die wir aus der Begegnung gewinnen konnten, ergab sich aus der Spektralanalyse der Detonation. Sie war nicht stärker als andere, die wir in der Vergangenheit beobachtet hatten, was den Schluss nahelegt, dass die Sprengkraft ihrer Bomben längst nicht so weit entwickelt ist wie ihre Antriebstechnik. Dies ist die erste Manifestation eines sehr bedeutsamen Effekts, den bislang lediglich Theoretiker diskutiert haben. Er schaute in die Runde und deutete dann auf Negulesco. »Wie lange ist es her, seit wir auf Aleph das erste Mal gegen die Taurier kämpften?« »Das kommt auf den Bezugsrahmen an, Kommodore«, entgegnete sie pflichtschuldig. »Für mich liegt die Sache etwa 8 Monate zurück.« »Genau. Allerdings haben Sie etwa 9 Jahre durch die Zeitdilatation verloren, als wir zwischen den Kollapsarsprüngen unsere Manöver abhielten. Da wir während dieser Periode an Bord keine wichtigen Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchführten, kommt das feindliche Schiff technisch gesehen aus unserer Zukunft.« Er machte eine Pause, damit wir das erstmal verdauen konnten. »Im weiteren Verlauf des Krieges kann sich diese Tendenz nur verstärken. Da die Taurier natürlich auch kein Mittel gegen die Relativität haben, werden wir auf lange Sicht ebenso oft davon profitieren wie Sie. Gegenwärtig allerdings haben wir den schwarzen Peter. Und je näher der taurische Verfolger kommt, desto stärker wird das Handicap zu spüren sein. Wir sind schlicht und ergreifend zu langsam. Deshalb wird uns nichts anderes übrig bleiben, als mit ein paar raffinierten Ausweichmanövern zu kontern. Sobald unser Abstand zum gegnerischen Schiff auf 500 Millionen Kilometer geschrumpft ist, begibt sich jeder in seine Schale. Von da an müssen wir uns ganz auf die Geschicklichkeit des logistischen Computers verlassen. Er wird in rascher Folge eine Reihe willkürlicher Richtungs- und Geschwindigkeitsveränderungen vornehmen. Es ist ein plumper Versuch. Solange Sie auch nur eine Drohne mehr als wir besitzen, können Sie uns wegputzen. Und Sie haben seit dem ersten Versuch keine mehr abgefeuert. Vielleicht heben Sie Ihre Lenkwaffen für den Notfall auf. Oder vielleicht hatten Sie nur die eine an Bord. In diesem Fall erwischen wir Sie. Angesichts dieser Lage müssen Ihre Leute darauf vorbereitet sein, spätestens 10 Minuten nach dem Alarmsignal in Ihren Schalen zu stecken. Bei einem Abstand von 1000 Millionen Kilometern haben Sie sich in unmittelbarer Nähe der Schalen aufzuhalten. Bei 500 Millionen Kilometern liegen alle in den Schalen und die Druckkammern sind geflutet. Wir können auf keine Nachzügler warten. Mehr habe ich nicht zu sagen. Major? Ich werde später zu den Leuten sprechen, Kommodore, danke. Wegtreten! Das Blödsinnige, Sie uns auch, Sir, blieb uns diesmal im Hals stecken. Die Marineangehörigen hielten das ohnehin für unter ihrer Würde. Alle bis auf Stott standen stramm, bis der Kommodore den Raum verlassen hatte. Dann sagte noch so ein Deckschrubber, wegtreten und wir gingen. Meine Gruppe hatte Aufräumdienst, also verteilte ich die Arbeit und überließ Tate die Aufsicht. Ich selbst begab mich in die Unteroffiziersmesse, um ein wenig Gesellschaft zu haben und vielleicht die eine oder andere Information aufzuschnappen. Außer müßigen Spekulationen war jedoch nicht viel zu erfahren, und so schnappte ich mir Rogers und ging mit ihr ins Bett. Mary Gay war wieder verschwunden, angeblich in der Absicht, Singh etwas zu entlocken. Am nächsten Morgen hatten wir die angekündigte Besprechung mit dem Major. Er wiederholte mehr oder weniger, was der Kommodore bereits gesagt hatte, im zackigen Befehlston und Barras-Jargon. Und er betonte, dass der Gegner nun, da er offensichtlich seine Schiffstechnik verbessert hatte, ganz anders mit uns umgehen würde als beim letzten Mal. Damit schnitt er einen interessanten Punkt an. Vor 8 Monaten oder 9 Jahren waren wir enorm im Vorteil gewesen, weil die Taurier allem Anschein nach überhaupt nicht begriffen hatten, worum es ging. Aus ihrem martialischen Auftreten im Raum hatten wir gefolgert, dass sie auch bei einem Bodengefecht wie die Hunnen auf uns einstürmen würden. Stattdessen hatten sie sich praktisch ohne Gegenwehr abschlachten lassen. Ein einziger war entkommen, vermutlich um seiner Rasse von den altmodischen Kampfgewohnheiten der Menschheit zu berichten. Aber das bedeutete natürlich nicht unbedingt, dass die Neuigkeit zu dem Taurier-Kontingent gelangt war, das J4 bewachte. Unseres Wissens nach gab es nur eine Möglichkeit, eine Nachricht mit Überlichtgeschwindigkeit weiterzugeben. Man musste sie mit Hilfe mehrerer Simultansprünge persönlich übermitteln. Und da niemand wusste, wie viele Sprünge zwischen J4 und dem Hauptquartier der Taurier lagen, konnte dieser Trupp genauso schlapp sein wie der letzte oder seit einem knappen Jahrzehnt die Infanterietaktik der Menschheit geübt haben. Wir würden es herausfinden, sobald wir unser Ziel erreichten. Der Waffenmeister und ich halfen meinem Zug bei der Wartung der Kampfanzüge, als wir die 1000-Millionen-Kilometer-Marke passierten und den Befehl erhielten, uns für die Schalen bereit zu machen. Uns blieben noch etwa 5 Stunden Zeit, ehe wir uns in unseren Kokons verkapseln mussten. Ich spielte eine Partie Schach mit Rabi und verlor. Dann veranstaltete Rogers eine aufreibende Gymnastikstunde für alle, wohl um uns vor der bedrückenden Aussicht abzulenken, dass wir mindestens 4 Stunden halb zermatscht in den engen Hüllen zubringen würden, doppelt so lang als je zuvor. 10 Minuten vor der 500-Millionen-Kilometer-Marke übernahmen wir Zugführer das Kommando und achteten darauf, dass sich alle für den Einstieg fertig machten. Nach 8 Minuten lagen wir gut verpackt in den gefluteten Druckkammern, sicher in den Armen des Bordrechners oder auf Gedeih und Verderb dem logistischen Computer ausgeliefert. Während ich den Druck von allen Seiten spürte, machte sich ein lächerlicher Gedanke in meinem Gehirn breit und wanderte im Kreis wie die Ladung in einem Supraleiter. Nach militärischem Sprachgebrauch zerfällt die Kriegsführung in 2 Kategorien, Taktik und Logistik. Logistik hatte mit Transport, Proviant und Unterkunft der Truppen zu tun, so ziemlich allem außer dem eigentlichen Kampfgeschehen, das in die Taktiksparte fällt. Aber nun, da es zum Kampf kommen sollte, stand uns nicht etwa ein taktischer Computer zur Seite, sondern nur ein riesiger, supertüchtiger, pazifistischer Kybernetik-Krämer von einem logistischen, ich wiederhole, logistischen Computer. Die andere, vielleicht nicht ganz so eingeklemmte Hälfte meines Gehirns hielt dagegen, dass jeder Computer, egal wie man ihn taufte, aus einem Haufen Speicherchips, Logikschaltkreisen, Blech und Schrauben bestand. Wenn du ihm eingibst, er sei Genghis Khan, dann ist er ein taktischer Computer, auch wenn er in seinem Normaldasein den Aktienmarkt überwacht oder eine Kläranlage steuert. Doch die innere Stimme war beharrlich. Wenn man so argumentierte, meinte sie, bestand der Mensch auch nur aus ein paar Haarbüscheln, Knochen, Muskeln und zähen Sehnen, und egal, was für eine Sorte Mensch er war, konnte man ihn mit der richtigen Programmierung in einen Zen-Mönch oder einen geifernden, blutrünstigen Krieger verwandeln. »Und was zum Teufel seid ihr dann?« entgegnete die andere Seite. »Was bist du? Ein friedliebender Vakuum-Schweißtechnik-Spezialist plus Physiklehrer, vom Militär erfasst aufgrund des Wehrpflichtgesetzes für qualifiziertes Personal und zu einer Tötungsmaschine umprogrammiert. Du hast getötet und es hat dir Spaß gemacht.« »Ich habe getötet.« »Ja, aber das geschah unter Hypnose. Motivkonditionierung«, verteidigte ich mich. »Heute machen Sie das nicht mehr.« »Und warum machen Sie es nicht mehr?« höhnte ich. »Weil Sie glauben, dass du ohne diese Konditionierung besser tötest. Das ist Logik.« Womit wir wieder bei der Logik wären. Die Frage war, weshalb Sie einen logistischen Computer dazu verwenden, Menschenarbeit zu verrichten. Oder etwas in der Art. Und gleich darauf war alles vorbei. Das Licht blinkte grün und ich betätigte ganz automatisch den Kinnschalter. Der Druck war auf 1,3 abgesunken, ehe ich kapierte, was das bedeutete. Wir waren am Leben und wir hatten das erste Gefecht gewonnen. Ich hatte nur teilweise recht.